Wir machen heute, weiter mit unserer Botschaft Vertrauen. Trust in the Lord. Dem Herrn vertrauen. Amen. Amen. Let us learn to trust the message. Lasst uns lernen, die Botschaft zu vertrauen. On doit apprendre à faire confiance au message. The message the Lord preached to us here. Die Botschaft, die der Herr zu uns hier predigt. Ja, le message que l'Éternel a pour nous ici. He wants us to learn to trust it. Er möchte, dass wir lernen, dieser Botschaft zu vertrauen. Il veut qu'on apprenne à faire confiance à ce message, à son message. His message is his voice to us. Diese Botschaft ist seine Stimme, die zu uns spricht. Parce que son message, c'est sa voix qui nous parle. A lot want to hear the voice of Christ. Viele möchten die Stimme von Christus hören. Beaucoup veulent entendre la voix du Christ. And through the message he's speaking to you, but you are ignoring it. Und durch die Botschaft spricht er zu uns, aber du ignorierst seine Botschaft. Sans savoir que à travers le message, c'est le Christ qui te parle, mais toi tu ignores sa voix, son Praise message. The Lord. Alléluia. Amen. Amen. This message, the message we preach here is not flesh and blood, it's spirit. Amen. Die Botschaft, die wir hier predigen, ist nicht Fleisch und Blut, sondern Geist. Parce que le message qui est prêché ici n'est pas charnel, mais il est esprit et la vie. Amen. You can see that it is very hard to the flesh. Und ihr könnt feststellen, dass das für das Fleisch sehr hart ist. Et c'est la raison pour laquelle ce message est dur pour la chair. Until you are in the spirit, you don't even find it interesting. Und solange du nicht im Geist bist, wirst du diese Botschaft nicht mal für interessant erachten. Et tant que tu n'es pas dans l'esprit, le message va même pas t'intéresser. It will always offend you if you are in the flesh. Du wirst immer Anstoß daran nehmen, wenn du im Fleisch bist. Quand tu es dans la chair, tu seras toujours offensé par le message. The Lord wants us to learn to trust it. Und der Herr möchte and believe it and act on it. Und der Herr möchte, dass wir lernen, dieser Botschaft zu vertrauen und ihr zu glauben und danach zu handeln. Et l'Éternel veut qu'on soit capable de croire en ce message et obéir à ce message et aussi agir selon son message. He said it is the beginning of hearing his voice. Er sagt, dass es der Anfang ist, seiner Stimme gehorchen zu können oder seine Stimme erkennen zu können. Parce que dans cela est le commencement, comment comprendre son message, comment obéir son message. Amen. It is the beginning of his revelation to us. Es ist der Anfang seiner Offenbarungen an uns. C'est le commencement de ses révélations pour nous. There is no other revelation without obeying the message. Es gibt keine andere Offenbarung, wenn du nicht der Botschaft gehorchst. Parce que si tu n'obéis pas au message, il y aura pas d'autres révélations qui vont suivre. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. I thank you all for the celebration of Christ Jesus here always, even yesterday. Ich danke euch allen für die Feier in Christus, die wir hier im Hause hatten und am gestrigen Tag hatten. Et je remercie pour la fête qu'on a eu hier, qu'on a pu fêter Jésus-Christ ensemble. Our daughters, our sisters, our mothers, you know, celebrate, you know, the celebration of their birthday, which is the celebration of Christ. Amen. And also 10 years in the ministry. It's a big deal. Und wir danken den Herrn für unsere Töchter, unsere Schwestern und unsere Mütter, die gestern gefeiert haben und die 10 Jahre hier in dieser Gemeinde gefeiert haben. Und es ist eine große Sache. Et je remercie l'Éternel pour nos sœurs, nos filles, nos mères qui ont fêté leur anniversaire, l'anniversaire du Christ, et aussi leur relation qui dure maintenant plus de 10 ans avec le Christ. To be with Christ for just a day, it's no joke how much more years upon years. In Christus zu bleiben für einen Tag ist keine leichte Sache, und wie viel mehr in Christus zu bleiben für so viele Jahre. Être en Jésus-Christ pour une journée n'est pas facile, mais imaginez maintenant qu'est-ce que ça demande d'avoir une relation vivante avec le Christ pendant 10 ans. It is not a joke to be one with Christ. Und es ist auch keine leichte Sache, eins mit Christus zu sein. Et être un avec le Christ, c'est pas quelque chose de facile. It's no joke to be in a living ministry. Es ist keine leichte Sache, jahrelang in einer lebendigen Gemeinde zu sein und zu bleiben. Ce n'est pas facile non plus d'être dans une église vivante pendant 10 ans et aussi d'y rester. Because once you come to Christ and you really say it is Christ alone, the natural will become worse to you. Denn wenn du dich dafür entscheidest, in einer lebendigen Gemeinde zu sein und dass Christus wirklich dein Alles ist, dann wird die Welt außerhalb von Christus sind für dich wie Wölfe. Parce que si tu décides de vivre ta vie avec Jésus-Christ, le monde que tu connais devient comme un endroit rempli de loups, parce que il est maintenant opposé à toi. Wir lesen Matthäus 10. Matthäus 10. Alleluia. Matthäus 10, Vers 16. Matthäus 10, Vers 16. Amen. If you really choose Christ, parents become wolves to you, because they are not of Christ. Wenn du dich wahrhaftig für Christus entscheidest, dann werden deine Eltern automatisch zu Wölfen für dich, weil sie sich gegen Christus entscheiden und nicht für Christus. Si tu choisis le Christ et tes parents par exemple le font pas, ils deviennent automatiquement, ils se transforment automatiquement à des loups pour toi parce qu'ils sont maintenant opposés à toi. Vous avez pas le même père. You know, Jesus was never about or after the flesh at all. Und Jesus ging es nicht um das Fleisch. Et pour Jésus, la chair n'a jamais été importante. Remember when somebody said he was going to bury his father? That's an excuse. And Jesus did not even see it as an excuse. He rejected it. To bury your own father that died. You know, the whole world will sympathize with you, but not Jesus. Erinnert euch an die Person, die vorher seinen Vater beerdigen wollte, bevor er Jesus nachfolgt. Für die natürliche Welt klingt das als eine plausible, als einen plausiblen Grund, warum man erstmal sozusagen Jesus beiseite schiebt. Aber Jesus hat diese Ausrede nicht angenommen, weil es ihm nicht um das Fleisch ging. Und weil das Fleisch für ihn nicht zählt. Rappelez-vous par exemple de l'homme qui voulait d'abord enterrer son père avant de suivre Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a dit laisse les morts enterrer ses morts. Donc on peut voir que pour Jésus-Christ, cette excuse n'était pas valable. Pour le monde, elle peut être valable, mais pas pour Jésus-Christ, parce que pour lui, c'est l'esprit qui comptait, pas la chair. You know, once you come to Christ, the flesh never matters at all. Christ, you know, Jesus is an example of it. Somebody said, I'm going to bury my father. No world today. They will say, your father. Because they know what it is. What father mean? But not Jesus. Because for him, it's not about, you know, any excuse outside there. He said, it's not about, he will never sanction it. Für Jesus ging es nicht um das Fleisch und wenn es, also in der Welt von Christus geht es nicht um das Fleisch und Christus hat es uns perfekt vorgelebt, indem er diese Ausrede von diesem Mann überhaupt gar nicht erachtet hat. In der natürlichen Welt wird das angenommen, dass du fleischlich gesehen deinen Vater beispielsweise beerdigen möchtest, weil jeder weiß, was für einen Rollenwelt Eltern im Leben eines Menschen spielen, aber bei Christus spielt das überhaupt gar keine Rolle. Encore une fois, pour le Christ ou dans le monde spirituel, la chair n'est pas importante. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'excuse que l'homme avait n'était pas valable pour Jésus-Christ. You know, we always have different excuses why we are not in the church, why we are not part of the family. Amen. Amen. Amen. You better allow the excuse to be what Christ will say for you. Und oft haben wir verschiedene Ausreden, verschiedene Begründungen, warum. Oft haben wir verschiedene Begründungen, warum wir nicht zur Gemeinde gehen können oder warum wir in diesem Moment oder in dieser Feier nicht Teil der Familie sein können, nicht Teil der Gemeinde sein können. Und es geht nicht darum, was du als Ausrede oder als Begründung sozusagen sagst, sondern es geht darum, ob das vor den Augen des Herrn überhaupt Gültigkeit hat. Nous avons différentes excuses, différentes raisons pour pas venir à l'église ou pas être là quand les enfants de Dieu se rassemblent. Mais on doit être conscient que les excuses qu'on a ne doivent pas être valables pour la chair, donc pas pour nos frères, pas pour le monde, mais surtout, on doit savoir si cette excuse va être valable pour l'éternel, pour Jésus-Christ. You know, Jesus can tell the son that you know that the father, a young man, that the father died, and tell that man that let the dead bury their dead. He will tell a cousin to a cousin, a child, somebody that want to follow him and say, let them bury their dead. Mm. You are not part of it. Come and follow me. Mm. Wenn Jesus in der Lage war, diesem Mann zu sagen, diesem Mann, der seinen Vater beerdigen wollte, ihm zu sagen, dass er die Toten begraben lassen soll, dann wird Jesus auch zu dir sagen, wenn du irgendwelche fleischlichen Verwandten hast, die gestorben sind und die beerdigt werden, wird Jesus genau auch zu dir sagen, lass die Toten begraben, weil du mit diesen Menschen nichts zu tun hast. Si Jésus-Christ était capable de dire à l'homme qui voulait le suivre de laisser les morts enterrer leurs morts, il va être aussi capable de le dire à toi aujourd'hui qui es son fils. Donc si un événement dans ta famille, que ce soit un anniversaire, un mariage ou même un deuil, et si le Saint-Esprit ne t'envoie pas, n'y va pas. And that's why also it's very important that you preach to all of them. Be preaching to the family. Mm-hmm. If you know any opportunity, you know, if you have cousins, your uncles, preach to them. So that, you know, when the time comes, you are not even there for them. Mm-hmm. Because you are not going to be there for them. Because they reject Christ. Und deswegen ist es auch wichtig, die Gelegenheiten zu nutzen, bei fleischlichen Familienmitgliedern zu predigen, wenn wir die Gelegenheit haben und denen Jesus Christus zu geben. Weil wenn die Zeit dann kommt und du diese Menschen verlassen wirst, dann wirst du auch gar nicht mehr zu diesen Menschen zurückgehen sozusagen, wenn sie dann sterben, weil du hast ihnen Jesus Christus gegeben und sie haben Jesus Christus verweigert, dein Leben verweigert und dementsprechend kapselst du dich von denen ab. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de toujours prêcher à nos familles, donc à nos cousins, à nos mères, à nos pères, à nos bien-aimés. Parce que si tu leur donnes toujours Jésus-Christ, si tu te mets dans une certaine position, ils vont savoir que le jour d'un mariage ou le jour peut-être d'un enterrement, que tu ne seras pas avec eux parce que tu n'es plus part de... Praise the Lord. Hallelujah. You know, your excuse for whatever decision, we always show your maturity. Mm. We prove your maturity. Mm. How little you are in Christ Jesus. Mm. Or how big you are in Christ Jesus. Mm. How matured you are. Mm. Und die Ausreden und Begründungen, die du nennst, spiegeln auch gleichzeitig deine Reife in Christus dar, ob du noch ein Baby in Christus bist oder ob du reif in Christus bist. Mm. Et vos décisions vont toujours montrer votre niveau de maturité. Si tu es encore un petit enfant, un bébé en Jésus-Christ, ou tu es déjà un adulte en Jésus-Christ, une personne qui est déjà mûre. Remember last week or last 2 weeks, I told you that how I know you is through your decision. Mm-hmm. Erinnert euch daran. That's how the Lord knows you. The Holy Spirit knows you. If I say I mean the Holy Spirit. How the Holy Spirit knows you. You know, Jesus told him to reveal something to that young man. And that man, that you know, remember the rich young man, took decision never to believe him. He was sad. Through that decision, Jesus was able to know that this young man. So also, amen, how I know you is through your decision, their flesh or their spirit. Erinnert euch daran, dass ich euch vor einigen Wochen schon bereits gesagt habe, dass ich euch erkenne anhand eurer Entscheidungen, die ihr trifft. Und genauso macht es der Heilige Geist. Wenn ich sage, ich erkenne euch, dann meine ich damit auch den Heiligen Geist. Und wir sehen das auch bei Jesus, der diesen reichen Jüngling begegnet ist und dieser reiche Jüngling eine Entscheidung getroffen hat, nämlich für sein Reichtum und gegen Jesus Christus, und dadurch Jesus ihn erkannt hat, sein Herz erkannt hat. Und so erkenne ich euch auch durch eure Entscheidungen. Okay, but we help us to read from just verse 16 of, hold on, of Matthew 10, verse 16, please. Mommy, let me first translate and then. Rappelez-vous que la semaine passée ou la semaine, ou il y a deux semaines, j'ai prêché que je vous reconnais à travers vos décisions. Et quand je dis « je vous reconnais », c'est que c'est le Saint-Esprit vous reconnaît à travers vos décisions. Rappelez-vous de Jésus-Christ, par exemple, qui a dit à l'homme riche de vendre tous ses biens afin qu'il puisse le suivre. Mais l'homme riche a préféré garder ses biens, donc a rejeté Jésus-Christ. Donc, les décisions sont très, très importantes quand il s'agit de reconnaître une personne. Praise the Lord. Alléluia. Yes, sir. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. On a lu Matthieu 10, verset 16. Praise the Lord. Alléluia. Once you come to Christ, every other thing outside him becomes worse. Wenn du dich für Christus entscheidest, wird alles andere außerhalb von Christus zu einem Wolf für dich, zu Wölfen. Donc, encore une fois, quand vous choisissez Jésus-Christ, tout ce qui vous entoure, qui n'est pas de Jésus-Christ, est comme des loups. On peut comparer ça à des loups maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. Even parents, friends, they become wolves. Und sogar Eltern und Freunde kann man jetzt mit Wölfen vergleichen. Même vos parents, vos amis, on peut les comparer à des loups maintenant. Verse 17 says, but beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And you shall be brought before 18. Governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. Praise the Lord. Hallelujah. You can receive the reason why we preach. Testimony against them. Und das ist der Grund, weswegen wir zu ihnen predigen sollen, damit es ein Zeugnis ist gegen sie. Et c'est la raison pour laquelle on prêche sans cesse, c'est puisque afin qu'ils ont plus d'excuses. Et c'est un témoignage contre eux. Praise the Lord. Verse 19 says, but when they deliver you up, take no thought 19. How or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour what you shall speak. For it is not you that speaketh, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Once you belong to Christ, it is no longer you that is walking. It's no longer the old man, but the Christ in you. Amen. Wenn du zu Christus gehörst, bist nicht mehr du die Person, die arbeitet und die spricht, sondern es ist der Christus in dir, der arbeitet und spricht. Dès que tu appartiens au Christ, ce n'est plus toi, l'ancienne personne qui prêche ou qui travaille, mais c'est la nouvelle personne, c'est le Christ en toi maintenant qui fait le travail. Then in verse 21, you know, the works of wolves, they will deliver you. Verset 21. The works of wolves, they will hate you, they will scourge you, they will deliver you to be dealt with, to be punished, to be killed. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death, and you shall be hated of all men for my name's sake. Praise the Lord. Amen. The difference is Christ. Amen. Der Unterschied ist Christus. La différence est Jésus-Christ. Amen. Amen. Again in verse 22 it said, Vers 22. And you shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Amen. It's not the beginning to continue and to be able to end with Christ. Es geht nicht darum, mit Christus anzufangen, sondern weiterzumachen bis ans Ende. Donc il ne s'agit pas de commencer avec Jésus-Christ, mais de finir cette course jusqu'à la fin, ce chemin. Praise the Lord. Alléluia. You know, 10 years of persecution, 10 years of hatred, bitterness, 10 years of fighting. You know, it has been a heavy fight. Mm. And the fight continues. Amen. 10 Jahre der Verfolgung, 10 Jahre des Kampfes, 10 Jahre des Hasses. Es war ein harter Kampf und es ist ein harter Kampf, der weiter besteht. Ouais, c'est ce trajet que nos sœurs sont en train de faire, 10 ans de persécution, 10 ans de combat. C'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Okay, well, we help us to read verse 23 again. Verset 23. Vers 23. But when they persecute you in this city, flee into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. Praise the Lord. Alleluia. It did not say we should love persecution. Amen. He steht nicht. Don't embrace it. Are you getting it? You don't seek to be persecuted. You seek the Lord. Amen. Hier steht nicht, wir sollen die Verfolgung einfach so hinnehmen und die Verfolgung sozusagen entgegenwirken. Herbeirufen, danke. Sondern wir sollen unseren Fokus auf Christus haben und ihn suchen. Ici, il n'est pas écrit de chercher la persécution, à voir le vœu d'être persécuté. Non, il s'agit seulement de chercher Jésus-Christ et de suivre Jésus-Christ. He did not say love persecution, say love him, love Christ. Er sagt nicht liebe die Verfolgung, sondern er sagt liebe mich, liebe Christus. Donc il nous dit pas d'aimer la persécution, mais plutôt d'aimer Jésus-Christ, d'aimer sa personne. He did not say love persecution. Or rejoice. He did not say love persecution, he said rejoice in persecution. Er sagt nicht, liebt die Verfolgung, sondern er sagt, erfreut euch innerhalb der Verfolgung. Er nous dit pas non plus d'aimer la persécution, mais quand même de se réjouir, même si on même dans la persécution. Praise the Lord. Alléluia. In verse 24, it said, the disciple is not above his master, nor the servant above his lord. It is enough for the disciples that he be as his master. And the servant asks his Lord, if they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? If you praise the Lord. Hallelujah. You know how to rejoice in persecution. If they persecute Jesus, who are you? You are not different from him. Und wenn sie Jesus bereits verfolgt haben, dann werden sie dich umso mehr verfolgen, denn du bist nicht anders als Jesus. Matthieu 10, verset 25, il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et aux serviteurs d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison comme Belzébub, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Donc ça nous fait voir que s'ils ont déjà traité le Christ, par exemple, de diable ou de Belzébub, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? En tant que serviteur, en tant qu'enfant, en tant que... Ouais. You know, our sisters that have been here since 10 years. 10 years of persecution upon persecution. And it's still going on. Amen. Unsere, und das sehen wir auch im Leben unserer Schwestern, die seit 10 Jahren hier Teil der Gemeinde sind und seit 10 Jahren diese Verfolgung in Christus erleiden und diese Verfolgung geht weiter. Et ça se montre aussi dans la vie de nos sœurs. Qui vivent dans la persécution à cause de Jésus-Christ depuis 10 ans. You know, persecution from the natural mother, father, friends, you know, all this, the fleshly family. Persecution from them in different ways. Und die Verfolgung, die von deiner Familie kommt, our celebration yesterday, none of them was here. It's part of this persecution. Und diese Verfolgung, die durch Menschen passiert, die man im Fleisch sehr nahe stand, Menschen, mit denen man Familie war, mit denen man befreundet war, Menschen, mit denen man wirklich sehr eng war im Fleisch und die heute, jetzt wo man sich in Christus entschieden hat, nicht an deinem Geburtstag, an deiner Geburtstagsfeier beispielsweise teilnehmen. Das ist auch Teil der Verfolgung. Une façon la persécution, par exemple, et on a vu ça hier, par exemple, nos sœurs ont fêté leur anniversaire, mais aucune personne de leur famille ou des amis étaient là. C'est aussi une façon de la persécution. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 26, fear them not. Vers 26. Don't fear those that persecute you. So fürchtet euch nicht vor ihnen. Fear them not, therefore. For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. What I tell you in the darkness, that speak ye in light, and what you hear in the ear, that preach ye unto the housetops. Vers 28. And fear them not, which kill the body, that are not able to kill the soul. Amen. But rather fear him, which is able to destroy both soul and body in hell. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. The fear of the Lord. La crainte de l'Éternel. Die Furcht des Herrn. Verse 29. Are not two sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your father. But the very hair of your head are all numbered. Fear ye not, therefore, you are more value than many sparrows. Amen. Praise the Lord. Amen. If the Lord be with you, who can be against you? Amen. One with Christ Jesus is majority. Amen. Wenn der Herr für dich ist, wer kann gegen dich sein? Einer mit Christus ist in der Überzahl als der, der in der Welt ist. Si tu es avec, si ton Dieu est avec toi, si Jésus-Christ est avec toi, qui peut être contre toi? On doit être conscient que si on est avec Jésus-Christ, on est toujours dans la majorité. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Don't be sad for choosing Jesus. Amen. Sei nicht traurig, dass du Christus gewählt hast. Ne sois pas triste. D'avoir choisi Jésus-Christ. Amen. Amen. Because your decision to choose Christ Jesus is what separates them and you. Mm-hmm. Denn deine Entscheidung für Christus hat dich mit deiner fleischlichen Familie und deinen fleischlichen Freunden getrennt. Parce que ta décision pour Jésus-Christ est la cause de la raison pour la différence entre toi et les gens que tu as laissés derrière toi. You know, our celebration yesterday here, we celebrate with Christ's family, not in Satan. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. We don't even want Satan's family. Mm-hmm. Oh, you know all those people. You understand me? Mm-hmm. The dead. Mm-hmm. Jesus said they are dead. Mm-hmm. The dead friends. Mm-hmm. The dead mother. The dead father. All of them said they are dead. We don't want them. We don't want to celebrate with Satan, mm-hmm. but with Christ alone. Mm-hmm. Und auch in unserer gestrigen Feierlichkeit haben wir mit der Familie in Christus gefeiert und es war sehr schön, weil es nur mit weil wir nur mit lebendigen Menschen gefeiert haben und keiner von den toten Menschen, von der toten Mutter, von den toten Freunden, die nicht Christus haben, daran teilgenommen haben. Und es war komplett erfüllt vom Licht und es war kein Platz für die Dunkelheit da. Et on remercie aussi l'Éternel pour la fête qu'on a eu hier, parce qu'on a eu on a été seulement entouré par des enfants de Dieu et pas par des morts vivants, parce que tout le monde qui était, toute personne qui était là a choisi Jésus-Christ et Jésus-Christ est le centre de sa vie. Praise the Lord. Alléluia. Verset 30. Don't be afraid of anything. Darum fürchtet euch nicht. Your father, your daddy value you. Look at it. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Amen. Vers 31. Matthäus 10. Jetzt sind wir bei 30, 31. Vers 31. Jetzt 31. Donc n'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you understand all this, you will rejoice instead of being sad. Mm-hmm. That none of them, are there. Und wenn du das alles wirklich verstehen würdest, dann würdest du dich freuen. Dann hättest du Freude in dir, dass diese Menschen im Fleisch erst gar nicht da waren. Et si tu comprends ce fait, tu seras même pas triste. Tu vas même te réjouir que certaines personnes n'étaient pas là hier ou alors pendant des fêtes. You know, if you understand all this, you will rejoice in persecution. Und wenn du das alles verstehst, dann wirst du in der Lage sein, dich in der Verfolgung zu erfreuen. Et si tu comprends tout cela, tu seras capable de te réjouir pendant la persécution. Amen. That the word you are saying, I hate you, and you are, you know, the only true God is saying, I love you. Dass die Welt dir sagt, dass sie dich hasst, aber der einzig wahre Gott dir sagt, dass er dich liebt. Le monde peut haïr, mais le seul et le vrai bon Dieu te dit qu'il t'aime. Praise the Lord. Alleluia. Verse 32 says, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't be ashamed of your Father. Schäme dich nicht für deinen Vater im Himmel. N'aie pas honte de ton Père céleste. Don't be ashamed of Christ Jesus. Schäme dich nicht für Christus Jesus. N'aie pas honte de Jésus-Christ. Don't be ashamed of this ministry. Schäme dich nicht für diese Gemeinde. N'aie pas honte de cette église, de ton église. Don't be ashamed of the message of Christ that he speaks to us both day and night here. Und schäme dich auch nicht für die Botschaft von Christus, die jeden Tag hier gepredigt wird. Et n'aie pas honte non plus du message du Christ qui nous donne ici. Praise the Lord. Hallelujah. Be proud of Christ Jesus. Amen. Sei stolz auf Christus Jesus. Sois fier de Jésus-Christ. Be proud of his message that is being preached here. Amen. Sei stolz auf die Botschaft, die hier gepredigt wird. Sois fier du message que tu reçois ici. Be proud of this ministry. Sei stolz auf diese Gemeinde. Sois fier de cette assemblée. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. And be proud of one another. Und sei stolz auf deine Geschwister. Et sois aussi und fier sei untereinander stolz. Sois aussi fier de tes frères et sœurs. Amen. For choosing Christ Jesus. Dass jeder sich für Christus entscheidet. Que chacun d'entre eux choisit Jésus-Christ. Amen. Amen. Verse 33 says, but whosoever shall deny me before me, him will I also deny before my Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Hate to deny him. Hasse es, ihn zu verleugnen. Déteste de le... Sorry, je vous ai dit. Mais celui qui n'aura prétendu ne pas connaître l'homme. Déteste nier l'Éternel. Ouais. De renier. Verse 34, please. Vers 34. Verset 34. It said, think not that I am come to send peace on earth. Praise the Lord. Those that are so much hungry of evil peace in the family, the natural family, evil peace. Und Vers 34 geht besonders an die Menschen, die so hungern nach diesem irdischen Frieden, nach diesem Frieden in der Familie, nach diesem vergänglichen, toten Frieden, diesem satanischen Frieden. Das ist gegen Christus und das ist nicht Christus. Verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Donc, et ce verset est très important pour les gens religieux. Afin qu'ils puissent comprendre que la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu n'est pas pour la paix de ce monde, pas la paix entre père et mère, ou père et fils, mère et enfant, non, mais la paix entre l'homme et Jésus-Christ, entre l'homme et Dieu le Père. C'est ça la paix pour laquelle Jésus-Christ est venu. You know, they always say, you know, I've heard them said, Jesus, you know, brought peace. For Jesus, he said, peace, peace, is peace. But here, Jesus himself is the one speaking. He said, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword, Amen. Division. Und ich höre, dass viele Leute sagen, ja, Jesus ist doch gekommen, um Frieden zu stiften, um Frieden zu bringen. Aber hier in Vers 34 spricht Jesus selbst und er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Parce que beaucoup de gens religieux, ou même les personnes en général, pensent que Jésus-Christ, peut-être parce qu'on l'appelle aussi le prince de la paix, est venu pour ramener la paix, mais non, lui-même il dit, parce que c'est lui qui parle, il nous dit qu'il est venu pour ramener la paix entre l'homme et Dieu. Sinon, pour le monde, il est même venu avec l'épée. Verset 35. 35. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her daughter-in-law. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ah, 36. And a man's foe shall be they of his house, of his own household, the natural family, the religious family, full of religion. He said, they will be your enemy. Die natürliche Familie, die fleischliche Familie, hier steht, dass sie deine Feinde werden. Sie werden gegen dich sein, weil sie voll sind von Religion und nicht von der Wahrheit. Et Jésus-Christ nous dit que tes parents, ta famille, tes amis ils seront contre toi parce qu'ils ne sont pas remplis de la vérité, ils ne sont pas remplis du Christ. Praise the Lord. Alléluia. Verset 37, we say, he that loveth father or mother more than me. It's not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me. Hey, they should say that to, you know, one of us, one of the people that were once here. Amen. He loved the son. The son will be, he turned his son to become the savior. His own savior. He says, and he that loveth son or daughter more than me. Is not worthy of me. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Verset 36, toujours dans Matthieu 10. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Praise the Lord. Alléluia. Verset 38, and he that taketh not his cross and followeth after me. Is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Amen. I love that. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Peter said we left everything. And Jesus said you never lose anything. Amen. Amen. Amen. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Genauso wie Petrus alles verlassen hat für Jesus Christus und Leben in ihm gefunden hat. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Tout comme Pierre, par exemple, avait dit que maître, on a tout quitté. Mais Jésus-Christ nous dit que si on quitte tout pour, à cause de lui, pour son évangile, on gagne tout en même temps. Praise the Lord. Alléluia. Again, Jesus, you know, Peter said we left everything. Jesus said you never lack anything. Petrus hat zu Jesus gesagt, Herr, wir haben alles verlassen. Und der Herr hat ihm zugesagt, dass er gar keinen Mangel erleiden wird, weil er alles für Christus verlassen hat. Encore une fois, Pierre a dit qu'ils ont tout quitté pour Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ les a rassurés qu'ils ne seront jamais en manque. Amen. Amen. Peter said we left everything. Jesus said you have more than everything. Petrus hat gesagt, more than everything. More than all things that you left. Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. Und Jesus hat ihm gesagt, du hast mehr als alles erhalten, weil du mich jetzt erhalten hast. Encore une fois, Pierre a dit à Jésus-Christ qu'ils ont tout quitté, mais Jésus-Christ lui a répondu que tu as plus que tu avais avant, parce que tu as le Christ en toi maintenant, et le Christ est la plus grande chose qu'on peut avoir. Verse 40, say he that receiveth you receiveth me. Praise the Lord. Alleluia. And that's why, you know, stop seeing yourself different from me. Mm. If somebody, you know, if you say something, and you know, you have to respond, you don't even bother you. Are you getting it? You don't take things personal. Let it be Christ. Don't separate yourself from Christ. Depend, that's how you feel pains. If you see Christ in whatever you are doing, that whoever, he said, he that receiveth you receiveth me. Yeah. And he that receiveth me receiveth him that sent me. You see that? Mm-hmm. Who receive you receive me. Who receive what you say receive. So it's not about you, it's actually about Christ. In Vers 40 sagt Jesus, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das bedeutet, dass du und Jesus eins seid und dass ihr euch nicht trennen solltet von Jesus Christus. Das, was du sagst, ist das, was auch Jesus sozusagen sagt. Und die Antwort, die von der gegenüberliegenden Person kommt, sollte dich gar nicht beunruhigen, weil sie nicht auf dich kommt, sondern sie kommt auf Christus. Und deswegen sollst du dich nicht traurig machen lassen oder dich verunsichern lassen, wenn von Menschen eine gewisse Antwort kommt, weil es nicht auf dich kommt, sondern auf Christus. Und deswegen darfst du dich nicht von Christus separieren. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Ici, Jésus-Christ veut aussi nous faire comprendre, encore une fois, qu'on a pas se séparer de sa personne, on ne doit plus se séparer de Jésus-Christ. Donc, si tu dis quelque chose, tu dois être conscient que c'est le Christ en toi qui parle. Et tu ne dois plus te poser la question, ok, si je l'ai dit dans la bonne manière ou pas. Du moment que tu es concentré sur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va parler à travers toi. Vous savez, verset 40 et 41, si vous juste joignez les deux ensemble, il first of all talk about himself. They now talk about prophet. You see that? Mm-hmm. Susie, can you help us to read verse 41? Ja, wer einen Propheten aufnimmt, weil ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Praise the Lord! Amen. You know, now we first of all talk about himself in verse 41. He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Amen. Then he now said in verse 41, he that receiveth a prophet in the name of a prophet, not in the name of Christ, in the name of a prophet shall receive a prophet reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man and shall receive a righteous man's reward. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 40 sehen wir, dass Jesus über seine Person spricht. Und in Vers 41 sehen wir, dass er hier über Propheten spricht. Und sagt, dass wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Mm-hmm. On peut voir que dans verset 40, Jésus-Christ a parlé de sa personne. Donc, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Dans verset 41, il parle plutôt d'un prophète ou alors d'un homme juste. Parce que si quelqu'un accueille un prophète, parce qu'il est un prophète, recevra la même récompense que le prophète. Et celui qui accueille un juste parce que cet injuste aura la même récompense que le juste. Praise the Lord. Alléluia. Verse 42. Verset 42. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Amen. Und in Vers 42 nimmt er hier Bezug zu einem Jünger und sagt, wer einen dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Wie viel mehr, wenn es der Sohn Gottes ist, der Sohn Jesus Christus ist. Si quelqu'un donne à boire, ne serait qu'un verre d'eau fraîche au plus petit de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Et là, Jésus-Christ parle de ses disciples, mais s'il est capable de dire que celui qui aide son disciple ne perdra pas sa récompense, à quel point une personne sera récompensée si elle elle l'accueille ou elle donne un verre d'eau à un fils de Dieu. Praise the Lord. In 2 Timothy 3, verse 12, he says, yea, and all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 2 Timotheus 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. 2 Timothée 10 Jahre der Verfolgung. 2 Timothée 3, verset 12. Sorry, mommy, let me read it. 3, verset 12. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la pitié par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Et... Voilà, tu l'as dit, Seigneur. Ouais, donc 10 ans de persécution pour mes filles, pour nos sœurs, pour nos mères. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. So all those who live godly, to know if you live godly, you are going to also suffer persecution. Mm. And also if you live godly in Christ Jesus. Mm. There's a difference between living godly and living godly in Christ Jesus. They are not the same. Und wir lesen hier, dass es, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, Verfolgung erleiden. Aber es gibt einen Unterschied zwischen die Gottesfurcht in Christus und die Gottesfurcht, die die Welt definiert. Weil die Gottesfurcht in Christus nochmal eine andere Verfolgung mit sich bringt, als die Gottesfurcht dieser Welt und die Gottesfurcht von Religion. Il est très important de différencier entre la crainte, non, ou entre, il y a deux raisons, de la persécution. Il y a une fois la crainte de Dieu en Jésus-Christ et la crainte de Dieu selon le monde. Et tous les deux ont comme résultat la persécution, mais pas pour la même raison, et pas de la même manière non plus. Praise the Lord. Like the Muslim, for example, all this religion, they suffer persecution. But we are not living godly. They are living godly, but not in Christ Jesus. Muslime beispielsweise erleiden auch Verfolgung, weil sie gottesfürchtig leben. Und sie leben gottesfürchtig, aber nicht die Gottesfurcht in Christus Jesus. Par exemple, les musulmans, par exemple, ils vivent aussi dans, ils connaissent aussi la persécution, mais pas la persécution à cause, enfin, c'est aussi une persécution à cause de la crainte de Dieu, mais pas une crainte de Dieu à travers Jésus-Christ. If you really choose Christ Jesus, they will persecute you. Wenn du dich wahrhaftig für Christus Jesus entscheidest, dann wirst du verfolgt werden. Si tu choisis réellement de suivre Jésus-Christ, de donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas connaître la persécution. You know, if you are just religious, you know, like the Muslim, for example, you are Christian, Muslim, Judaism. You know, if you are, you know, you are going to suffer persecution. But it's different from if you choose Christ Jesus. Wenn du religiös lebst oder dich in für irgendeine Religion zugehörig fühlst, sei es muslimisch oder dem Judentum oder sogar dem Christentum, dann wirst du auch Verfolgung erleiden, weil du versuchst, gottesfürchtig zu leben. Aber es ist eine andere Verfolgung, als wenn du gottesfürchtig in Christus Jesus lebst. Encore une fois, si tu as choisi Jésus-Christ, si tu es un enfant de Dieu, maintenant, la raison pour laquelle la raison pour ta persécution n'est pas la même qu'une personne qui est dans la religion et qui a aussi une crainte de Dieu, qui vit aussi selon les règles de leur religion, mais si c'est pas sous Jésus-Christ, ce n'est pas la même persécution. You know, choosing Christ is tough. Sich für Christus zu entscheiden ist sehr schwer. C'est pas facile de choisir Jésus-Christ. It's tougher than choosing God. Es ist sehr viel schwerer, als sich für Gott zu entscheiden. Amen. C'est plus facile de choisir Jésus. Non, c'est plus facile de choisir Dieu et pas de choisir Jésus-Christ. If you mention God in places today, people will not hate you. Mm. But say Jesus Christ, then the fight is tough. Mm. Wenn du Gott, den Namen Gott in einigen Orten erwähnst, dann wirst du noch nicht mal viel Verfolgung in dem Sinne erleiden. Du wirst vielleicht sogar Zustimmung bekommen, weil sich viele Leute mit dem Begriff Gott sich eher einverstanden erklären. Aber wenn du Jesus Christus sagst, geschweige denn, dass Jesus Christus Gott ist oder Jesus Christus der einzige Weg ist, dann wirst du die Verfolgung spüren. Mhm. Par exemple, si tu parles de Dieu en général, tu peux le dire partout parce que personne va être forcé par ce mot, parce que tout le monde a une certaine imagination de Dieu. Donc, parce que souvent les gens disent, peut-être on a des différences dans nos cultures, mais on prie tous pour le même Dieu. Mais si tu parles pas de Dieu, mais si tu précises que tu parles de Jésus-Christ quand tu parles de Dieu, là il y aura un combat, là il y aura une persécution, parce que par exemple les musulmans, pour eux, Jésus-Christ est un prophète, n'est pas Dieu, hein. Certaines d'autres personnes, même dénominations chrétiennes, ils disent aussi que Dieu est que Jésus-Christ est seulement le fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Donc si tu parles de Jésus-Christ, là tu vas vraiment voir qu'il y a une différence et que tu vas peut-être offenser aussi certaines personnes. Amen. You know, those of you that have Muslims as, you know, you still have Muslim as your friend, your best friend, or Christians as your best friends and your best friend, I want to hear the message you preach to them. You tell them that it's only Christ that is the way. Und für diejenigen, die... I want to hear the message. Und für diejenigen, die... Oh, you are saying God, God, God. No wonder you are one with them. If you keep on saying God, God, God, they are saying God, God, God also. But the difference is Christ Jesus. Mention Christ Jesus and say, oh, other way, they will take you to hell. And see if they will still invite you to any of their journey. Und für diejenigen, die noch Freunde unter sich haben, sogenannte Freunde unter sich haben, die noch muslimisch sind oder die dem Christentum angehören oder die katholisch sind oder in irgendeiner anderen Religion sich befinden, würde mich interessieren, wie sich diese Predigt anhört, die ihr zu ihnen predigt. Ob es nur das Wort Gott ist, das ihr erwähnt vor ihnen, dass ihr sagt, Gott ist gut und Gott ist toll und dass ihr Gott die ganze Zeit erwähnt, oder ob ihr wirklich klar macht, dass Jesus Christus der einzig wahre Gott ist, dass Jesus Christus der einzige Weg ist und dass diese Religion, in der sich diese Menschen befinden, sie in die Hölle bringt. Denn dann würde mich interessieren, ob diese Menschen euch immer noch einladen würden in irgendwelchen Geburtstagen, in irgendwelchen Feierlichkeiten oder zu sich nach Hause. Ce qui est intéressant, enfin ce qui m'intéresse, et il y a certains d'entre vous qui sont toujours amis avec des gens religieux, que ce soit des musulmans ou des gens qui sont dans l'église catholique ou quoi que ce soit. Quand vous prêchez à ces personnes, est-ce que vous parlez de Dieu en général ou vous parlez vraiment de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes capable de leur dire, de dire à ces personnes que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Où vous dites que vous parlez seulement de Dieu en général, parce que si vous parlez seulement de Dieu, c'est normal que ces personnes vont toujours continuer à vous inviter à leur mariage ou à leur anniversaire, ou parce qu'ils vont, pour eux, il n'y a pas de différence entre vous et leur religion. Mais si vous leur faire comprendre que pour vous il s'agit seulement de Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui fait la différence, et sans Jésus-Christ on ne peut plus être un, là je suis sûr et certain qu'ils vont plus vous inviter à leur fête. Amen. Amen. Aqua, can you help us to read verse 12 again, sir? Yeah. 2 Timotheus 3, Vers 12. Yeah. Tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He says, yea, and all, not few, not some. Not some of them. All. Und hier steht alle. You see that? Nicht einige, all, sondern everyone, alle, die Gottes everybody leben wollen. That's to choose Christ will suffer persecution. Alle werden Verfolgung leiden. Nicht einige, alle. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la pitié par leur union avec Jésus-Christ connaîtra la persécution. Et là, il a bien dit que toute personne, il ne parle pas de certaines personnes, mais tout le monde, toute personne qui choisit Jésus-Christ, qui a union avec Jésus-Christ, va connaître la persécution. You will suffer persecution from all of them, the flesh, the religious people, the fleshly family. You are going to suffer persecution from all of them. Und du wirst diese Verfolgung von allen Seiten sozusagen abbekommen, sei es durch deine fleischliche Familie, durch fleischliche Freunde, durch Menschen, die in Religion sind, durch Menschen, die im Christentum sind und dir nicht zustimmen wollen. Die Verfolgung wird von allen Seiten kommen. Et cette persécution, tu vas la subir à travers toutes les personnes qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Donc si tes parents, ta famille n'appartiennent pas à Jésus-Christ, ces personnes vont te persécuter. Ouais. Tout comme tes amis, ou alors tes cousins, toute personne qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Remember when Paul tried to pray against persecution. Go to 2 Corinthians 12. Wir lesen 2. Korinther 12 und sehen, wie Paulus gegen die Verfolgung kämpfen wollte. 2 Corinthiens 12. On va voir l'endroit où Paul voulait prier contre la persécution. Amen. He was always going from prison to prison, beaten by rod, but you know, so they don't invite you. You don't invite them. That's all. Look, imagine what Paul has suffered. You cannot even compare it to what you are suffering today. Beaten everywhere, in prison from one corner to another. Amen. Und die Verfolgung, die Paulus erlitten hat, ist gar nicht zu vergleichen mit der Verfolgung, die wir heutzutage erleiden. Seine Verfolgung war, dass er von Gefängnis zu Gefängnis gewandert ist, dass er Schläge und gepeitscht wurde und alles erlitten hat und wirklich körperlich verfolgt wurde und das auch zu spüren bekommen hat. Und unsere Verfolgung heutzutage ist, dass wir vielleicht von gewissen Feierlichkeiten ausgeschlossen werden, dass wir nicht mehr angerufen werden, dass wir nicht mehr eingeladen werden irgendwo. Das ist die Verfolgung, die wir heutzutage erleiden. On va voir que la persécution que Paul a subie n'est pas comparable à la persécution qu'on a ici aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, on n'est plus avec eux, on n'est plus un avec eux, donc on ne part pas à leurs fêtes ou on ne les invite pas à nos fêtes ou quoi que ce soit. Mais tu peux comparer ça avec la persécution que Paul a subie. Lui, il a été jeté de prison et il est parti de prison en prison, il s'est fait fouetter, il s'est fait battu, tout ça pour Jésus-Christ. Et tu ne peux pas comparer la persécution qu'il a eue comparée à celle qu'on a aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Persecution never comes from the Lord, but from Satan. Amen. Und die Verfolgung kommt niemals von Christus, sondern von Satan. Denn Christus würde sich niemals selbst bekämpfen. Et on doit être conscient que la persécution ne vient jamais de Dieu, mais elle vient toujours du diable, parce que le Christ ne va jamais combattre le Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens 11, from verse... Not 12. 5. Oh, 12, sorry, 12. 12 is here. Yeah, 12, verse, from verse 5 to 10, please. Let's quickly read. 2 Corinthiens 12, de 5 à 10. 2 Corinthiens 12, verse 5 to 10. Amen. Amen. From verse 5, he said, of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. Verse 6, for though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which is seen to is yet me to be, or that he heareth of me. Verse 7. And least I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. There was given to me a thorn in the flesh, the messengers of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Praise the Lord. You know, the revelation upon revelation coming out that came out from Paul. You know, those messages. And, you know, how his message was mighty. What he wrote were so hard. and the followers. It's the Satan used persecution to keep followers from him. Mm-hmm. I don't know if you understand. Mm-hmm. Und durch Paulus sind viele Offenbarungen sozusagen gekommen und die Paulus auch ausgesprochen hat und niedergesprochen hat. Und dadurch, dass er so viele Offenbarungen vom Herrn erhalten hat, ist diese Verfolgung gekommen, um davon abzubringen, dass Paulus sozusagen Nachfolger hatte oder dass Paulus sozusagen Leute hatte, die ihm nachgefolgt sind. Und daraufhin kam diese Verfolgung. Also die Verfolgung hat dafür gesorgt, dass Paulus keine großen Anhänger hatte oder damit Paulus keine Anhänger hat. Et la raison pour laquelle Paul a subi cette persécution était pour empêcher de prêcher et d'empêcher à beaucoup de gens à se repentir et à suivre Jésus-Christ. C'était la raison pour laquelle il a été persécuté. Donc la persécution est toujours là pour nous empêcher à continuer avec Jésus-Christ. You know, miracles that flow through Paul. Amen. You know, going from prison to prison. And no one will want to associate with somebody that goes from prison to prison. Are you getting something? Und Satan knows that. He knows that if you don't have anything, no one will want to follow you. Und der Teufel weiß, dass wenn du äußerlich gesehen, wenn es vom äußerlichen Erscheinungsbild so aussieht, als ob du nichts hast, dann wird es für Menschen keinen Grund geben, dir nachzufolgen oder dich anzuhängen, weil sie sehen, dass du nichts hast. Sie sehen, dass du von Gefängnis zu Gefängnis wanderst. Und das hat der Teufel auch ausgenutzt, um Menschen davon zu hindern, daran zu hindern, dass sie sich Paulus anhängen und seiner Botschaft anhängen. Donc, si quelqu'un est pauvre, par exemple, ou n'a pas beaucoup de choses, ou une personne est toujours emprisonnée, c'est pas quelque chose d'honorable. Donc c'est ça que le diable voulait utiliser. Ouais, c'est la raison pour laquelle Paul a été emprisonné ou n'avait pas grand chose. C'était afin que le monde n'admire pas Paul et n'admire pas son message, parce qu'ils vont seulement voir l'extérieur, ils vont pas voir la vérité, ils vont pas voir ce qui est en Paul, ce qui peut libérer le monde, en fait. C'est pour ça que le diable a persécuté Paul, et c'est la raison pour laquelle il le fait avec nous aujourd'hui. Praise the Lord. You know, if I don't have anything, for example, and somebody comes to me and said, I don't have anything. You don't know, she's poor. She doesn't have anything. And I want to preach to that person. You know, for me to preach to that person what prosperity is when I don't even have it. Are you getting it? How will that person listen? Und es ist so, als ob ich versuchen würde, zu einer anderen Person, die arm ist und die nicht wohlhabend ist, ihr versuchen würde, über Wohlstand zu predigen und über Reichtum zu predigen, obwohl ich selber ebenfalls arm bin und überhaupt gar keinen Reichtum habe, dann würde mir die Person noch gar nicht zuhören, weil sie vom Außen her sehen würde, dass sie ja genauso arm dran ist wie ich. Also warum sollte ich ihr zuhören, wenn sie irgendwas über Wohlstand oder über Reichtum predigt, wenn man nur das Äußere sieht, aber nicht die Wahrheit erkennt. Nein. C'est la même chose avec nous, par exemple, ou même moi, par exemple. Si je prêche à une personne qui est sans-abri, un STF, et moi aussi je suis un STF, et je parle d'une maison, d'une villa ou quoi que ce soit, ça ne sera pas crédible, parce que cette personne va se dire, mais on est ensemble ici, on se partage le même carton. Comment tu veux me parler d'une villa alors que tu es ici à côté de moi? Et c'est la même chose que le diable veut faire quand il s'agit des enfants de Dieu, quand il s'agit de l'évangile. Parce que si une personne est emprisonnée, c'est pas quelque chose d'honorable. Comment tu vas croire à une personne qui est emprisonnée si elle te prêche de la liberté ou quoi que ce soit? Are you getting it? Mm. You know, if I'm full of sicknesses and diseases in my body and people can see it, and somebody that is sick can come to me for help, that person will not even come to me for help. Mm. Because he can see that I cannot even help myself. Mm. How can I help him? Mm. Except that person is in the spirit. Then he can. That's why I said, if my father did not bring, then they cannot come. Oder wenn ich zum Beispiel, wenn mein Körper befallen wäre von Krankheiten und ich einer anderen Person, die ebenfalls krank bin, versuche irgendwas von Heilung oder von einem gesunden Körper zu erzählen, würde mir die Person ja auch nicht glauben, weil sie sich denken würde, du bist doch genauso krank, wenn nicht sogar kranker als ich. Warum erzählst du mir irgendwas von Gesundheit und dass man von Heilung, wenn du dir doch selber nicht helfen kannst? Und das wird die Person nicht erkennen, weil sie von außen her nur meine Krankheit sehen würde. Sie würde es nur erkennen, wenn diese Person geistlich gesinnt wäre und diese geistliche Wahrheit dahinter verstehen würde. Deswegen sagt das Wort Gottes auch, dass wenn der Vater sie nicht zu mir gebracht hat, werden sie nicht in der Lage sein, zu bestehen und zu bleiben, weil es der geistige Aspekt noch dahinter erfordert. Un autre exemple est une personne malade prêche ou parle de la santé ou comment de la guérison à une autre personne qui est malade, l'autre personne va se dire, mais toi aussi tu es malade, comment tu veux me parler de guérison? Mais c'est ça le problème, parce que si tu n'es pas si tes pensées sont pas spirituelles, si tu ne vois pas l'esprit dans la vérité, si tu ne vois pas la vie dans la parole qui est prêchée, tu vas toujours voir l'extérieur. Et c'est aussi la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a dit que si le Père ne les a pas envoyés, ils seront pas capables à rester avec moi. Parce que si tu n'as pas arrivé ce point de spiritualité où tu vois les trucs... quand tu vois la parole et pas seulement l'extérieur, tu seras jamais capable à voir la vérité. Praise the Lord. Alléluia. If I'm in the hospital sick and I'm preaching to somebody in the hospital also sick, maybe my sickness is even more serious than. You know, if it takes Christ Jesus for that person to even listen to me. Wenn ich beispielsweise im Krankenhaus liege und der Person, die ein Meter neben mir in einem anderen Bett liegt, ihr von Heilung erzähle und die Person mich anguckt und denkt, deine Diagnose ist sogar noch schlimmer als die ich habe, warum erzählst du mir irgendwas von Heilung oder von Gesundheit? Es erfordert den geistigen Aspekt, es erfordert den Heiligen Geist, damit diese Person mir überhaupt erst zuhört, wenn ich über Heilung und über Gesundheit spreche. S'il y a deux personnes, si je suis à l'hôpital par exemple et je parle de guérison ou d'une bonne santé à la personne qui est dans le lit à côté de moi, et si cette personne n'a pas le Saint-Esprit, cette personne n'a pas Jésus-Christ, elle va jamais être capable à m'écouter même, ou à écouter ce que je suis en train de entendre, ce que je suis en train de dire, parce qu'elle va se dire, ta diagnose, ton rapport que tu as reçu est pire que le mien. Donc on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir voir la vérité, pour seulement voir l'esprit et pas seulement la chair. You can see what Paul was facing, all the persecution. You know, come to Jesus and be free when you are in prison. You cannot even free yourself. Und so können wir auch vorstellen, was Paulus wohl erlitten haben muss, als er gepredigt hat, weil er von Freiheit predigt, gleichzeitig aber im Gefängnis hockt und Leuten von der Freiheit überzeugen möchte. Et donc avec ces exemples, on peut voir à peu près à quoi Paul avait affaire quand il devait prêcher, par exemple, de la liberté en même temps. Quand il prêchait de la liberté, mais en même temps lui-même il était en prison. Comment tu veux prêcher d'une certaine chose que tu toi-même tu peux pas exercer? Praise the Lord. And if I say, he said, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Amen. For this I besought the Lord thrice, that they might leave me alone. Now the Lord said, it's not the problem, it is me that you don't see. That's verse 9. Und in Vers 9 sagt der Herr zu, also in Vers 8 bittet Paulus dem Herrn darum, dass er sozusagen ihn von dieser Verfolgung und von diesem Leiden befreit. Aber in Vers 9 macht der Herr Paulus klar, dass es nicht um diese Verfolgung geht und nicht um dieses Leiden geht, sondern es geht darum, dass sein Fokus nicht mehr bei Christus ist. Mm. On a lu versets 8 et 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Donc, pour nous, on doit seulement être concentré sur Jésus-Christ, on doit seulement voir Jésus-Christ et pas se tracasser avec la persécution qu'on va automatiquement subir si on choisit Jésus-Christ. Mais ce qui est important est d'être conscient que sa grâce est vraiment suffisante et qu'on a tout en Jésus-Christ. On n'a plus besoin de cette acceptance qui vient de l'extérieur, mais plutôt l'acceptance de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know how to face this persecution in the natural world. You don't kill all the people that are persecuting you. Just send them. You don't kill them. And they will die. Amen. Mm-hmm. But you know, the Lord said, and he said unto me, verse 9, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Praise the Lord. Amen. My grace, my finished work is enough for you. Amen. That I love you is enough for you. Amen. Amen. Und in Vers 9 sagt der Herr, dass lass dir an meine Gnade genügen. Mein vollkommenes Werk ist genug für dich. Meine Gnade ist genug für dich. Ouais. Donc verset 9 est vraiment puissant, très important. Donc il nous dit que sa grâce est suffisante pour nous et que dans la faiblesse, que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse pleinement, totalement. C'est pour ça, comment ça je dis? Amen. It means take your focus away from them. Es bedeutet, nimm deinen Fokus weg von. Nimm deinen Fokus weg von diesen ganzen irdischen Sachen und lass deinen Fokus auf Christus. Donc, encore une fois. Concentrez-vous sur Jésus-Christ et éloignez vos regards des choses charnelles. Then the B part of it says, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then am I strong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you look at what Paul called light affliction, he called all the look. Go to First, Second Corinthians 4. Deuxième Corinthiens 4. Wir lesen 2. Korinther 4. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. 2. Korinther 4, Vers 17. Verset 17. Amen. He said, for our light affliction, which is but for a moment, light affliction, little affliction, what we call big today, they not attend my birthday. I've not seen them for years. I don't know how to. Are you getting it? Which worketh for us far more exceeding and eternal weight of glory. Then in verse 16, it says, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Amen. Praise the same thing he said here. It's what he said in 2 Corinthians. The B part of it. Amen. Mm-hmm. And then the verse 11, verse 10 of it. Mm-hmm. Second Corinthians 11. Amen. 12. Und das, oh, sorry, 12. Das, was wir in 2. Korinther 12, Vers 10 gelesen haben, ist genau das, was wir auch hier in Vers 17 lesen. Denn hier nennt Paulus die Bedrängnis eine leichte Bedrängnis. Das, was wir hier erleiden, dass die Leute zum Beispiel nicht in unseren Feierlichkeiten kommen, dass die Leute uns nicht mehr anrufen, dass wir keinen Kontakt mehr zu ihnen haben, dass wir nicht mehr eingeladen werden. Das werden alles als leichte Bedrängnis bezeichnet. Und in Vers 16 sagt Paulus auch, dass selbst wenn der äußere Mensch zugrunde geht, so wird der innere Tag für Tag erneuert und das ist durch den Geist und das ist durch Christus. Amen. Ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 12, versets 5 à 10, et encore une fois, on peut dire aussi dans 2 Corinthiens 4, versets 16 et 17. Et ceux qu'on a la persécution et Paul dit que la persécution est même passera et c'est une persécution légère. C'est plus facile. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détériore et peu à peu intérieurement, nous sommes renouvelés jour en jour. Amen. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Amen. Verset 18. He said, why we look not at the things which are seen. We don't see them. Those people, you can see them. Is somebody getting it? Yeah. Those the natural family, you can see them. We don't look at them, but at the things which are not seen, which is Christ. We the world cannot see today. For the things which are seen are temporary. The flesh is temporary. But the things which are not seen are eternal, the everlasting. That's Christ Jesus. Amen. Und Vers 18 erinnert uns nochmal daran, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen. Wir schauen nicht auf diese Menschen, die im Fleisch sozusagen nicht mehr Teil sind unseres Lebens. Wir schauen und erachten nicht mehr die Dinge des Fleisches, sondern wir schauen auf das Unsichtbare, auf den Christus, den diese Menschen nicht sehen können und den wir allerdings erkannt haben und für den wir uns entschieden haben. Encore une fois, Verset 18 nous fait comprendre que ce qui est important pour nous sont les choses qui sont invisibles à ce monde, donc les choses célestes, pas les choses visibles, parce que les choses visibles demeurent, n'en vont périr, mais les choses invisibles demeurent éternellement. Look at what Paul called light affliction. 2 Corinthians 11, from verse 24, please. Wir lesen 2. Korinther 11, Vers 24 und schauen uns da auch eine weitere leichte Bedrängnis an. On va lire 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23 et on va voir ce que Paul appelle une persécution légère. Wir lesen ab Vers 23. Do you see that? Amen from verse 23. He said, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant, in stripes, above measure, in prisons, more frequent, in depth oft. You see that? In prison. Amen. Amen. More frequent. Always in prison, from one prison to another. Then verse 24. Verset 24. Of the Jews, 5 times received I 40 stripes, save one. Verse 25. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. Verse 26. In journeying often, in perils of waters, in perils of robbery, in perils of my own countrymen. The Jews, they were fighting him both left and right, in all the corner, looking for him to destroy him. In peril by the heathen, not only the Jews, the heathen, amen, all the religious people, in peril in the city, in peril in the wilderness, in peril in the sea, in peril among false brethren. Praise the Lord. In weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Beside those things 28. That are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak, and I am not? It's something. Upon all, I still care for all the churches. The burden of all the churches. Are you getting something here? The church, the ministry was hidden for me to think of. Who is weak? I am not weak. Who is offended? And I bore not. If I must need glory, I will glory of the things which concern my infinity. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forevermore, know that I lie not. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see persecution there compared to what you face today. It's nothing. Wir sehen diese Verfolgung, die Paulus erlitten hat und all diese Gefahren, die aufgezählt wurden. Und das ist nichts im Vergleich zu der Verfolgung, die wir heutzutage erleiden. Hey, ici, Paul nous a dit, enfin, il a nommé les persécutions qu'il a subies. Et il n'y a pas photo, on ne peut pas comparer ça à ce qu'on, à la persécution qu'on a ici aujourd'hui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise Jesus. Amen. Christ's grace. Die Gnade von Christus. It means Christ's love. Amen. Bedeutet gleichzeitig die Liebe von Christus. Donc la grâce de Jésus Christ. It's enough for us. Et qui veut aussi dire automatiquement l'amour de Jésus Christ est suffisante. Amen. Remember how he loved you. Erinnere dich daran, wie sehr er dich liebt. Rappelle-toi de son amour pour toi. He will overcome everything for you. Und das wird alles überdecken für dich. Et cet amour va tout surmonter. If you can remember how he loved you, you will rejoice in persecution. Wenn du dich daran erinnern kannst, wie sehr er dich liebt, dann wirst du dich in Verfolgung erfreuen können. Si tu es capable à te rappeler de son amour envers toi, tu vas être aussi capable de te réjouir en persécution. Matthew 5, 10 to 12. Wir lesen Matthäus 5, Vers 10 bis 12. On lit Matthieu 5, verset 10 à 12. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Matt, Yashat, 10 to 12. Yes, exactly. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Amen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinen Willen. Freut euch und jubelt, der Lohn ist groß im Himmel. Und ebenso haben wir die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Praise the Lord. Alleluia. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Amen. Amen. Persecution for choosing Christ. Verfolgung, weil du dich für Christus entschieden hast. Amen. Une persécution à cause de Jésus-Christ, parce que tu as choisi Jésus-Christ. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Just like this ministry today. Just like me and you today. Amen. Amen. He said, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which were before you. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Let's go to Acts 5. Lesen Apostelgeschichte 5. Acte des Apôtres 5. Let us see those that, you know, when they in persecution, they rejoice. Wir schauen uns people die an. Rejoice in persecution. Acts 5. Wir schauen uns die an, die in der Lage waren, sich in der Verfolgung zu erfreuen.